Bitte schön. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Bilal Altan. Ich bin hier auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig und ich würde mit Ihnen ein Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Natürlich, gerne. Ja, bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Bauer. Ja. Bauer. Mal. BAUER. Ja. Nachname? Das ist mein Nachname, mein Vorname ist Thomas. Thomas mit THO? TH, genau. TH. Ja, okay. Wie alt sind Sie, Herr Bauer? Ich bin 54 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 1.3.1969 geboren. Okay. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich Und wiege wie groß? momentan 90 Kilogramm. Und wie groß sind Sie? 1,71 Meter. Okay, Herr Bohr. Was sind Sie von beruflich? Was haben Sie, Entschuldigung, was haben Sie Ich bin beruflich selbstständig. gemacht? Ich habe ein Unternehmen. Wir verkaufen Hosen. Darf ich Ihr Familienstand fragen? Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Okay, Herr Boa. Was führt Sie zu uns, Herr Bohr? Also ich habe seit circa 3 Tagen Schmerzen im unteren Bauch. Können Sie genau diese Schmerzen beschreiben? Sind Sie eher stechend, dumpf Ja, das oder? sind eher dumpfe und stechende Schmerzen und die werden immer mehr. Zunehmende Schmerzen. Könnten Sie diese Schmerzen auf eine Schmerzskala bewerten, wobei 1 ist sehr leicht und 10 ist sehr stark Schmerzen anspricht? Ja, also mittlerweile schon bei 8, 7, 8. Sind die Schmerzen dauerhafter oder manchmal gehen auch weg? Ich habe bemerkt, wenn ich nichts esse, oder dann werden die ein bisschen besser, aber sobald ich was trinke oder was esse, werden die mehr. Aber die sind eigentlich immer da und werden auch immer stärker. Okay. Ja, Herr Bauer. Ist Ihnen übel oder mussten Sie erbrechen? Nein. Mhm. Sie haben schon gesagt, im unteren Unterbauch und in linken Seite oder rechten Seite? Eher die Oder linke Seite von mir aus. linke Seite. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein. Wandern die Schmerzen irgendwohin, oder? Nein, nein. Okay. Also sie sind im Unterbauch links und die sind auch nur da. Ich habe auch selber gedrückt, aber ich habe die nur im linken Unterbauch. Okay. Ja. Haben Sie noch andere Beschwerden? Ich habe ein bisschen, ich habe das aber immer, ich habe ein bisschen Blut verloren. Aber das habe ich immer, das ist nicht neu. Das habe ich immer wieder. Blut verloren. Ja, also wenn ich auf Toilette bin, habe ich ein bisschen Blut verloren. Sehr schön. Aber das habe ich schon seit bestimmt 5 Jahren immer wieder mal. Ist Ihr Stuhl hellrote oder Ja, wie Tee? hellrot. Hellrote. Hellrote. Nehmen Sie ein Blutverdünner ein? Ich nehme ein Blutverdünner ein, ja. Wie heißt das Medikament? Xarelto. Und haben Sie irgendwelche chronische bekannte Erkrankungen? Ja, also ich leide an Bluthochdruck. Ich nehme Bluthochdruckmedikamente auch ein, schon seit 10 Jahren. Und bei mir wurde halt vor 3 Jahren eine Rhythmusstörung am Herzen festgestellt. Und deswegen nehme ich seit 3 Jahren ungefähr diese Blutverdünner ein. Oder muss ich die nehmen? Rhythmusstörung, seit wann haben Sie? Also seit 3 Jahren schon. Seit Drei. 3 Jahren und seit 3 Jahren nehmen Sie diese Medikamente. Ja. Und nehmen Sie ein Medikament gegen Bluthochdruck? Ja klar, ich nehme sogar zwei Medikamente ein. Wie heißt Achso, das ist einmal das? Ramipril und HCT heißt das. Hydrochlorothiazide. Ja, ich kann das Okay. nicht aussprechen. HCT 25 Milligramm. Hydrochlorothiazide. Und Ramipril? Ich glaube 5 Milligramm. Einmal morgens nehmen Sie? Beides morgens einmal, ja. Ja. Ja, ich möchte wieder Ihre aktuelle Beschwerden überkommen, übergehen. Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht verloren? Nein, nein, ich bin eigentlich immer konstant bei 90 Kilogramm. Haben Sie Nachtschweiß? Ob ich nachts schwitze? Nee. Ja, nachts. Nee. Ja, es ist heiß momentan, deswegen vielleicht, aber sonst normalerweise nicht. Draußen ist das Wetter heiß, deswegen schwitzen wir alle, glaube ich. Ja. Fühlen Sie sich fiebrig? Ich habe Fieber gehabt. Ja. Gestern Abend habe ich Also, Fieber. Ja. ja. Ja, haben Sie sich schon gemessen? Ich habe nicht gemessen, nein, aber ich fühle mich jetzt auch krank. Also. Ja. Wie ist Ihre Schlafen? Können Sie gut schlafen? Jetzt in den letzten 3 Tagen nicht so gut, aber normalerweise schon, habe ich keine Probleme. Und wie ist Ihr Appetit, Herr Bohr? Eigentlich unverändert, ist okay. Ich esse zu viel, glaube ich. Ja, Sie haben schon gesagt, im Stuhl Blut gesehen haben. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Und haben Sie Durchfall oder Verstopfung, Herr Bohr? Ja, ich habe momentan eher Durchfall, aber ich habe auch vorher Verstopfung gehabt und momentan habe ich ja so ein bisschen Durchfall. Verstehe. Okay, Herr Bohr. Gibt es in Ihrer Familie bekannte chronische Erkrankungen? Also, meine Eltern sind gestorben und ich bin Einzelkind. Mein Vater hat Woran? etwas am Herzen gehabt und meine Mutter hatte Demenz. Wie alt waren Sie, als Sie gestorben sind? Ja, mein Vater war ungefähr 85 Jahre alt und meine Mutter mit 80 Jahren gestorben. Okay. Ja, Herr Bauer, gibt es im Alltag etwas, was Sie seelisch belastet? Also momentan eigentlich nicht so, nicht was auffällig ist. Es ist wie immer eigentlich. Okay. Ja, Ramiprin, HCT und nehmen Sie und Blutverdünner. haben ja Blutverdünner, Achsel, Achselrhythmus. Und gibt es noch Medikamente, noch andere Medikamente, die Sie eingenommen haben? Nein. Also ich habe jetzt seit 3 Tagen nehme ich Ibuprofen ein bisschen ein, weil ich starke Schmerzen habe. Aber ansonsten nehme ich normalerweise nichts ein. Haben Sie, erinnern Sie an Dosierung Ibuprofen? Ich weiß nicht mehr. 500, 600, ich habe das nicht im Kopf. Hatten wir zu Hause, habe ich eingenommen. Meine Frau hat mir das gegeben. Okay. Ibuprofen nehmen Sie oft, oder? Nur wenn ich Schmerzen habe. Nur wenn ich Schmerzen habe. Okay. Ja, Herr Bohr, rauchen Sie? Ja, ich rauche. Wie viel Zigarette täglich rauchen? Ja, so eine halbe Schachtel. Schachtel. Seit wann? Schon lange. Also ich habe auch mehr mal geraucht, aber jetzt rauche ich weniger. Ich habe. Weiß ich nicht, ich rauche seitdem ich 20 bin, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau, schon lange. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Am Wochenende manchmal. Was trinken Sie? Darf ich fragen? Ja, es kommt immer darauf an, Bier oder. Wein kommt immer darauf an, also es ist jetzt nicht immer das Okay. Gleiche. Okay, ja, gut. Nächste Frage ist eine Routinefrage, Herr Bohr. Nehmen Sie bitte nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Ich habe keinen Kontakt mit Drogen, nein, nicht dass ich wüsste. Okay. Und ich möchte wissen, ob Sie eine Allergie haben, Herr Bohr, oder Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel. Ist mir nicht bekannt. Okay. Ja, Herr Bauer, meinerseits habe ich eine Frage gestellt und haben Sie Fragen oder möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, ich würde gern wissen, was ich habe. Was ist das, was ich habe? Kann das Krebs sein oder was ist das? Ja, Herr Bauer, zurzeit leider kann ich nicht diese Frage beantworten, weil es ist zu früh, etwas zu sagen. Ich möchte zuerst Sie körperlich untersuchen und dann von Ihnen Blut abnehmen und ein paar diagnostische Maßnahmen veranlassen, wie Ultraschall oder gegebenenfalls Computertomographie. Und dann können wir ausführlich besprechen und über Ihre Diagnose und Therapiemöglichkeiten. Verstanden. Glauben Sie denn, dass ich heute hier bleiben muss oder kann ich nach Hause gehen? Ich müsste noch Ja, arbeiten. in der Zwischenzeit wäre es besser, wenn Sie hier bei uns bleiben, Herr Bauer. Also stationär bleiben, ja? Ja, stationär bleiben. Okay, verstanden. Okay. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich wurde noch nie operiert. Ja. Dankeschön. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Also Blutabgänge habe ich schon seit 5 Jahren ungefähr, aber diese Bauchschmerzen, das ist neu. Ich habe auch noch nie eine Koloskopie gehabt, falls Sie fragen möchten. Ja, ich wollte fragen, ich habe vergessen. Haben Sie Sehstörungen? Sehstörungen? Genau. Nein. Also jetzt Alterssehstörungen. Wenn ich lese, muss ich eine Brille tragen. Gelenkschmerz? Gelenkschmerzen? Mhm. Gelenkschmerzen habe ich, wenn ich zu viel arbeite, aber sonst nicht. Sieht's bei Ihnen in Haut oder Mundschleimhaut, Aftes oder Geschwürweise Lokalisation oder etwas bekannt? Ich habe keine Hautveränderungen im Mundschleimhaut, nein. Ist mir nicht bekannt. Okay. Ich mache auch nicht viel Sport. Also ich bin eher auf der Arbeit und zu Hause. Ich fahre manchmal Fahrrad. Ich habe eine sitzende Tätigkeit. Also ich bin eher im Büro und arbeite dort. Welche Diagnose damals gestellt, hocam? Wo? Wegen Ach Blut. so, ich habe der Hausarzt hat gesagt, ich habe Hämorrhoiden. Hämorrhoid. Hat er mir gesagt, ja. Aber da ich keine Schmerzen habe, haben wir nichts gemacht. Haben Sie Völlegefühl? Säureaufstoßen. In den letzten 3 Tagen meinen Sie jetzt oder Ja, generell? generell und letzten Tagen zusammen. Also Völlegefühl habe ich eher nicht so, aber in den letzten 3 Tagen habe ich halt schon, wie gesagt, wenn ich was esse, habe ich dann Bauchschmerzen und dann habe ich auch Völlegefühl und muss Winde lassen, Flatulenzen. Latenz. Aber das hilft. Das hilft mir. Das tut dann ein bisschen gut, wenn ich Winde lassen kann. Können Sie Ihre Durchfall genau beschreiben? Also ich habe eher so schleimigen Durchfall in den letzten 3 Tagen. Aber was mich wundert, ist, ich habe vorher normalerweise immer so, also immer Verstopfung und jetzt habe ich Durchfall. Das wundert mich ein bisschen. Wie oft am Tag gehen Sie Toilette? Also in den letzten 3 Tagen so zweimal. Ich war auch nicht im Ausland, falls Sie fragen Ja. möchten. Ich bin hier gewesen. Ich war nicht im Urlaub oder auf Geschäftsreise. Und noch etwas. Bekommen Sie Durchfall und Verstopfung Beschwerden immer in Wechselhaft? Nein, wie Nein. gesagt, ich normalerweise eher Verstopfung, aber jetzt seit 3 Tagen habe ich Durchfall. Okay. Ich denke, alle Fragen gestellt, hocam. Können wir Arzt-Gespräch anfangen? Natürlich. Bitte schön wieder. Ja. Hallo, guten Tag, mein Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und ich möchte ihn vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Natürlich. Ja, Thomas Bauer ist 54-jähriger Patient. Kann sorgen 54. für 54. 54. Mhm. 54-jähriger Patient kam zu uns wegen seit 3 Tagen bestehende und zunehmende Abdominalschmerzen im unteren Bauch. Als Fachbegriff habe ich nicht gefunden. Linken Unterbauch. Ja, im linken Unterbauch. Die Schmerzen seien dumpf und stechende. dauerhafter und die Schmerzen seien meistens nach dem Essen und Trinken ausgetreten. Außerdem klagte der Patient über Hämatochäsia und früher hätte der Patient Verstopfung und seit 3 Tagen hätte ein Durchfall. Nehmen Sie Xereltum als Blutverdünner. Er wurde eine Koloskopie nicht durchgeführt und er klagte über Völlegefühl und Blähungen. An Vorerkrankungen hat der Patient Bluthochdruck seit 10 Jahren und Rhythmusstörungen seit 3 Jahren und er wurde nicht operiert. An Familienanamnese ergab bei Vater ein Herzinfarkt und bei Mutter Demenz. Und Vater an 85, Entschuldigung, Vater mit 85 an Herzinfarkt gestorben und Mutter mit 80 gestorben, aber die Ursache weiß ich nicht. Bei der Vegetativanamnese ist unauffällig, bis auf Schlafstörung wegen dieser Beschwerden seit 3 Tagen. Und als Medikamente nehme Ramipril 5 Milligramm morgens und Hydrochlorothiazid 25 Milligramm morgens. Gegen diese Beschwerden habe er Ibuprofen eingenommen und Xereltum als Blutverdünner. Der Patient raucht seit 20. Lebensjahr Zigarette täglich Einpackung. Das entspricht ungefähr 35 Päckchen. Trinke gelegentlich Alkohol und die Drogenkonsum wurde verneint und er habe keine Allergien. Er habe keine Allergien. Er war in der letzten Zeit nicht im Ausland und er macht viel Sport. Er macht viel Sport. Nein, nicht. Kein Sport. Kein Sport. Kein Sport, ja. Schon. Ja, Oberst. Wie sind denn die Schmerzen? Hat er sehr starke Schmerzen? Oder ist es eher so gleichbleibend? Wie würden Sie ihn einschätzen? Auf der Schmerzskala, Schmerzintensität wurde mit 6 bewertet. Okay, Sieben gut. Bis acht. Sieben Okay, also schon sehr, sehr starke Schmerzen. Was bis glauben Sie denn, was er hat? Oder was haben Sie mit ihm vor? Welche Arbeitsdiagnose haben Sie? Hocam, Nach anamnestesischen Angaben einen Moment bitte. Hocam, ich möchte auch kurz zusammenfassen, wenn Sie mich entschuldigen. Okay. Kurs. Er hat sich bei uns wegen seit 3 Tagen beschwerden der progredienter postprandialer Abdomenschmerzen im linken Unterbauch vorgestellt. Abdominalschmerzen, ja. Abdominalschmerzen. Außerdem beschrieb er die Schmerzen als dumpf und stechend. Die Schmerzintensität liege auf der NRS bei 7 bis 8 ohne Ausstrahlung. Dagegen habe er Ibuprofen 600 Milligramm eingenommen, die jedoch leichte Verbesserung bewirkt habe. Er klagte, Jedoch, okay, jedoch gerekmiyor. Okay. okay. Er klagte über chronische Obstipation und Hämatochezia gegen Hämorrhoide. Aufgrund aufgrund auch. Ferner seien dem Patienten folgende Begleitsymptome aufgefallen: Fieber, Diarrhoe, schleimig zweimal pro Tag, 2 Tage, Flatulenz, Völlegefühl. Reis, Anamnese wurde verneint. Punkt. Genau. Ich würde noch hinzufügen, der Patient stellte sich heute vor, aufgrund von seit 3 Tagen bestehender progredienter, linksseitiger, nahrungsabhängiger Unterbauchschmerzen vor. Okay, nahrungsabhängige. Aber Weil eine Feldfrage. Er hat ja erzählt, dass wenn er was isst, dass es besser wird, schlimmer wird. Ne? Ja. Postprandiell nicht genug, oder? Immer doch, kann man auch sagen. Kann man auch sagen, ist auch okay. Also ist beides okay. Okay, danke schön. Bitte schön, Bilal. Ja. Entschuldigung, ich habe eine Frage zuerst. Die Hämorrhoide hat der Patient oder ich habe Ja, der hat ja gefragt. erzählt, dass er schon jahrelang hämorrhoidal Leiden hat mit Blutungen. Hat sein Hausarzt festgestellt, hatte Herr Dr. Gündüz nachgefragt eben. Das hatten Sie Okay. nicht nachgefragt, glaube ich, ja. Okay. Nach anamnestischen Angaben gehe ich einem Verdacht auf Ulcus peptiicus aus als Differentialdiagnose kommen Divertikulitis, Appendicitis oder Kolonkarzinom in Betracht. Wie kommen Sie auf Ulcus ventriculi als erste Diagnose? Hat der Oberbauchschmerzen oder Unterbauchschmerzen? Oberbauchschmerzen, ja, beim Ulcus ventriculi. Der Patient hat Unterbauchschmerzen, richtig? Ja, richtig. Okay, dann würde ich vielleicht die Diagnose, Arbeitsdiagnose umstellen. Was würden Sie als erste Stelle nehmen? Appendicitis kann man Appendizitis. in Betracht ziehen. Wo ist der Appendix? Rechts oder links? Rechts, ja. Rechts, okay. Rechts, ja. Solange der Patient ja. kein Situs inversus hat, muss man von rechtsseitigen Schmerzen bei Ja, Appendizitis. Malrotation, ja, bei den Malrotationen kann Okay, was sein. haben wir denn für Organe auf der linken Seite? In der linken Organe gibt es Rektum, Colon Descendens und Milz und Sigma. Magen. Ja, Sigma gibt es auch, ja, zum Beispiel. Ja, dann gibt es Nieren, gibt es da auch, Harnblasen gibt es da, ja, auf der linken Seite, also mittig bis links zum Beispiel. Okay, der Patient beschreibt jetzt, was Sie mir erzählt haben, dass er schon lange Hämorrhoidalleiden hat mit Blutabgängen, hellrotem Blut und jetzt aktuell seit 3 Tagen bestehende progredierende linksseitige Unterbauchschmerzen. Hat der Patient, das haben Sie nicht gesagt, hat der Patient B-Symptomatik? Er hat keine Gewichtsverlust und keinen Nachtschweiß und Also kein B-Symptomatik aktuell. Kein B-Symptomatik. Okay, das heißt, wir können rein theoretisch erstmal von einem schwerwiegenden Prozess absehen, aber wir müssen trotzdem das kontrollieren. Unsere Arbeitsdiagnose wäre hier am wahrscheinlichsten was? Was glauben Sie? Was glauben Sie? Abszess, ja. Bitte? Ein Abszess oder Kann sein, aber ja. aufgrund welcher Erkrankung könnte er einen Abszess haben? Aufgrund einer Divertikulitis. Ja. Wissen Sie, was eine Divertikulitis ist? Ja, die Vertikulitis ist ein Wand Darm in Darmwand gibt es ein Muskel defekt wie ein Ballon, Genau, das sind so Ausstülpungen der ja. Darmwand, Ausstülpung, der ja. Darmmukosa, und die können sich manchmal entzünden. Man spricht von einer Divertikulose, wenn die Darmwand ausgestülpt ist, und wenn sie entzündet ist, nennt man das Divertikulitis. Ich würde von dieser Arbeitsdiagnose ausgehen, aber man muss trotzdem bei Blutabgängen, auch wenn der Patient Hämorrhoidalleiden hat und noch nie eine Darmspiegelung bekommen hat, muss man auch überlegen, ob man eine Darmspiegelung macht, und um ein Kolonkarzinom auszuschließen. Was sagen Sie dazu? Ist das plausibel? Ist das so okay oder ist das eher nicht okay? Ja, ist okay. Ja, ich würde bei diesem Patient nach der körperlichen Untersuchung und im Blutbild, nach dem Blutbild wegen ein Entzündungsparameter oder Blutarmut, Anämie und ja, möchte ich gern ein Koloskopie durchführen und Ich würde wenn jetzt eine Koloskopie nicht durchführen, wenn der Patient eine Entzündung haben sollte. ja, ein Warum CT. machen wir keine Koloskopie, wenn der Patient eine Entzündung haben sollte? Ja, er hat Damit auch. wir eine Perforation nicht riskieren. Wenn der Darm oder das Sigma oder die Darmwand entzündet ist und wir machen jetzt eine Koloskopie, haben wir ein erhöhtes Risiko einer Perforation, und damit würden wir dem Patienten nichts Gutes tun. Wir können mit Computertomographie beurteilen, ja? Genau, wir Also, können eine Computertomographie machen, wir können aber vorher, werden Sie auch sicherlich machen, einen Ultraschall des Abdomens. Da kann man das auch gut beurteilen. Es sei denn, der Patient hat zu viel Luft im Bauch, dann ist es ein bisschen schwer. Oder wenn der Patient sehr adipös sein sollte, ist das sehr schwer zu beurteilen. Aber Sie haben recht, eine Computertomographie wird uns hier helfen. Und wenn wir von einer Divertikulitis ausgehen sollten, welche Therapie würden Sie einleiten? Wissen Sie das? zuerst muss ich den Patienten stationär aufnehmen und vielleicht Nahrungskarenz machen und Warum dann Nahrungskarenz? weil zuerst wir können möglichst den Patienten operieren Müssen wir ihn denn operieren? Nein. wir müssen nicht. Nein, aber Es trotzdem kann ist eine Nahrungskarenz gut, haben Sie richtig gesagt? sein. Eventuell muss man operieren. Ja. Ne? Wir wissen noch nicht, Mhm. was da Ja, wird. los ist. Deswegen sagen wir dem Patienten oder empfehlen wir dem Patienten, eine Nahrungskarenz einzuhalten, ne? Weil wir nicht wissen, Hocam heute oder morgen. Nahrungskarenz oder Diyet. Welche? Nein, Nahrungskarenz. Nahrungskarenz, Bei was Diyet? Divertikulitis sollten wir eine Nahrungskarenz einhalten. Den ersten Tag auf jeden Fall und eine parenterale Ernährung machen, ja, und viel Flüssigkeit geben, weil wir wissen nicht, wie ausgeprägt diese Divertikulitis ist. Ja, wenn der jetzt eine sehr ausgeprägte oder perforierte Divertikulitis hat, die wir noch nicht wissen in der Notaufnahme, müssen wir eine Nahrungskarenz ihm auf jeden Fall empfehlen. Und am nächsten Tag, wenn vielleicht alles nach Schmerztherapie und nach Computertomographie und Ultraschall besser geworden ist, kann man einen Kostaufbau machen. Das ist kein Problem. Okay. Aber der Patient hat Schmerzen auf einer Skala von 7 bis 8. Was geben wir ihm, Herr Alter, an Schmerzmedikation? Sollen wir weiter Ibuprofen geben oder sollen wir was anderes geben? Nein, ich würde dem Patienten Metamizol oder Paracetamol geben. Okay. Wir Diagnose festgestellt haben, Okay. können wir Schmerztherapie mit Metamizol oder Paracetamol verabreichen. Verstanden. Okay. Und dann Hocam, Antibiotherapie ist schon. können wir, hocam, können wir sagen, zum Beispiel postprandial Schmerzen 7 bis 8 und danach mehr was rezidivierende sagen oder? Rezidivierend würde ich da nicht sagen. Also ich würde sagen, Patienten mit linksseitigen Unterbauchschmerzen, die nahrungsabhängig sind, würde ich sagen jetzt. Ja, aber Also die sich nach Nahrungsaufnahme verstärken. ja, eine Komplikation, Sie haben gesagt, Perforation und danach eine Akutabdomen führt. Deswegen Bauch mit Muss, der körperlichen ja, Untersuchung. genau, wenn der, dann ist es ein akutes Abdomen. Ja, akutes Abdomen. Und deswegen rezidivierende oder nur postprandial. Das ist ja bei einer Divertikulitis, ist das ja nicht immer so. Ja. Also, das ist nicht immer so, dass der Patient nahrungsabhängige Schmerzen hat. Ist nicht immer so, aber oft so, dass der Oft. Patient sagt, ja, wenn ich was esse, wird das mehr. Warum? Weil der Darm arbeitet, Magen Ja. arbeitet, deswegen kontrahiert der Darm, deswegen tut das weh. Viele Patienten berichten, dass wenn sie nichts essen, es ihnen ein bisschen besser geht. Ja, aber das muss nicht so sein. Das hat nichts mit Rezidivieren zu tun. Okay, danke schön. Bitte schön. Bitte schön, Bilal. Ja, Therapie. mit Schmerztherapie möchte ich wieder mit Antibiotika beginnen. Sie haben recht, bei diesen Patienten, wenn die Entzündungszeichen sehr hoch sein sollten, würde ich auch Antibiotikum machen. Muss man immer ein Antibiotikum machen bei Divertikulitis? Wenn eine Entzündung, wenn der Patient eine Entzündung hat, ja, natürlich müssen wir einen Antibiotikum Wenn verabreichen. er hohe, wenn er hohe Entzündungszeichen hat, Ja. Leukozytose, CRP-Anstieg und auch diese Symptome hat, haben Sie recht. Ich würde den Patienten auch stationär aufnehmen und Antibiotikum intravenös geben. Es gibt aber auch Fälle, wo die Divertikulitis leicht verläuft, also leichte Schmerzen, Skala von 4 bis 5, 3 bis 4. Und die kann man auch dann, wenn die zum Beispiel, die kann man auch ambulant führen mit regelmäßigen ärztlichen ambulanten Kontrollen. Ne, nur, dass sie das im Hinterkopf haben. Aber diesen Patienten muss man wahrscheinlich antibiotisch behandeln. Da haben Sie recht. Welche Antibiotik, hocam? Erstmal, was denken Sie? Also man kann bei diesen Patienten natürlich kann man auf jeden Fall zum Beispiel man kann Ampicillin-Sulbactam geben. Ja, und ich würde natürlich noch die Anaerobia mitnehmen und den Metronidazol geben. Metronidazol. Und Aber da er stationär ist, kann man auch Cefuroxim intravenös geben, statt Ampicillin-Sulbactam. Dankeschön. Ja? Oder Ciprofloxacin kann man geben. Kann man geben? wird nicht mehr so oft empfohlen tatsächlich. Ja, wenn Sie das intravenös geben, geht das. Ist kein Problem. Aber Sie sollten das nicht mehr oral geben. Die Bioverfügbarkeit ist sehr niedrig. Okay. Das sollte nicht mehr so oft angewandt werden. Die Therapie hat sich ein bisschen geändert. Und von daher muss man schauen, welches, ob der Patient ambulant bleibt oder ob der Patient stationär bleibt. Okay. Wenn er stationär bleibt, würde ich ihm geben Ciprofloxacin oder Ceftriaxone IV intravenös plus Metronidazol. Und wenn er ambulant bleiben sollte, kann man Amphotericin Sulbactam geben plus Metronidazol. Okay. Bilal, Ja. bitte schön. Danach Therapie. Das war's. Eine große Probleme, ich denke, Xarelto, der Patient hat eingenommen. Richtig. Ja, darf man nicht vergessen. Jeder Patient, der eine orale Antikoagulation hat, muss mit Vorsicht bedacht werden. Frage hier, ob man orale Antikoagulation weitermacht oder ob man das pausiert und stationär auf Heparin umswitcht, solange er stationär ist. Ne? Ganz wichtig, ganz wichtig. Okay. Sie haben auch gesagt, Herr Altan, dass sie eine Herzrhythmusstörung hat. Vielleicht habe ich das Ja. überhört, aber Sie müssen sagen, warum oder welche Erkrankung das ist. Ich habe nicht gehört, glaube ich, dass Sie Vorhofflimmern gesagt haben. Aber vielleicht habe ich das auch verhört. Will man sagen, dass er eine orale Antikoagulation aufgrund von Vorhofflimmern hat? Ne? Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Hocam, bei der Arsatzgeschichte müssen keine Familienanamnese Risikofaktör. Muss man in der Familienanamnese gibt Vater sprechen oder? Also ich würde, das ist immer unterschiedlich. Wenn ich den Patienten vorstelle, erwähne ich die Familienanamnese nur, wenn sie relevant ist. Ja, okay. Wenn zum Beispiel jetzt der Vater ein Kolonkarzinom gehabt hätte, dann hätte ich das erwähnt. Aber wenn der Vater, weiß ich nicht, an Migräne leidet, Ja. dann muss man das nicht erwähnen. Das hat keine Relevanz. Familienanamnese nur, wenn relevant ist. Ja. Gut. Und noch eine Frage. Sie haben gesagt, 20 Jahre bin geraucht oder vor 20 Jahre geraucht. Welches haben gesagt? Nein, ich habe gesagt, dass der Patient seitdem er 20 Jahre alt ist, raucht. Also der raucht seit 34 Jahren schon. 34 Jahre, Seitdem ja. ich 20 Jahre alt bin, rauche ich schon. Ja. Das Seit heißt, 20. Lebensjahr. Aber Sie haben welche gesagt, hocam? Ben anlamadım. seit dem 20. Lebensjahr. Ja, 17 Packungs ja, pe pe Pictures Ja, nicht 17 Packungsjahres, ne? Der ist Packungsjahr 54 Jahre alt. Der ist 34 Jahre 4, und ein halbe ja, man muss überlegen mit diesem Packjahres, wie wichtig das ist hier in diesem Fall. Ja, ich meine, wenn wir jetzt über COPD sprechen würden oder über Lungenerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann man da natürlich ein bisschen penibler sein, aber wenn wir sagen, der Patient raucht seit dem 20. Lebensjahr, aktuell, manchmal können die Patienten das ja gar nicht richtig sagen. Die sagen, ich habe ein Jahr eine Packung geraucht jeden Tag, ein Jahr habe ich eine halbe Packung geraucht. Deswegen sollte man, glaube ich, nicht wirklich das rechnen. Man sollte sagen, ungefähr, okay. ungefähr 34 Pack Years, ungefähr 30 Pack Years als Orientierung. Das ist meine Meinung, aber Sie sind Kardiologe, vielleicht sehen Sie das anders. Ja, Vielleicht wollen Sie unbedingt wissen, wie viel, ob das 34,5 Pek ist oder 33,4 Pek ist. Ich glaube, das ist jetzt in diesem Fall nicht so wichtig. Wichtig ist das natürlich, dass eine Sigma-Divertikulitis durch Rauchen begünstigt wird. Das ist hier der entscheidende Punkt. Ja, Neue. der Patient hat keine Luftnot, keine Angina pectoris. Es geht hier letztendlich um die Diagnosestellung. Nikotinkonsum gleich vermehrtes Risiko für Sigma-Divertikulitis oder Divertikulitis an sich. Okay. Das ist hier der anamnestische Hintergrund. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Gut. Falls ich was falsch gesagt habe, bitte um Korrektur. Nein. Eine Kollegin hat Pyrexie schreiben. Aber der Patient fühle ich mich fiebrig. Nicht hat er gemessen, ihre Fieber. Genau. Epikriz, was schreiben wir? Was müssen wir schreiben? Würde ich nicht schreiben. Wie Sie schon richtig gesagt haben, der Patient habe sich fiebrig gefühlt. Fibrisch gefühlt. Okay. Pyrexie kann man, glaube ich, nur sagen, wenn man das misst. Ne? Wenn man jetzt Ja. drei, viermal am Tag gemessen hat und man hat immer 38, 39, 37, 38, das ist immer ein Zustand der erhöhten Körpertemperatur. Da würde ich jetzt nicht Pyrexie nennen. Und Pyrexie bedeutet auf Deutsch Fieberanfall schreiben. Fieberanfall. Okay. Ich weiß nicht, was Ja, aber müssen er wir. hat keinen Fieberanfall gehabt. Ja, ich weiß nicht, Fieberanfall schreiben. Es Nein, er hat heißt. keinen Fieberanfall gehabt. Fieberanfall ist immer, wenn Sie zum Beispiel, sagen wir mal, Sie haben eine Erkrankung mit eine Tonsillitis zum Beispiel, eine eitrige Tonsillitis. Ja, dann haben Sie immer erhöhtes Fieber und weg. Fieber und weg zum Beispiel. Oder bei Malaria oder sowas zum Beispiel. Ja. Ja, aber wir haben hier nicht die Diese Sache. schreiben hocam. PXC için tanımlar medisin isim 1 Fieberanfall. Pyrexie şey mi oluyor? Bir bakmam lazım. Fieberanfall mı oluyor? Ben de bilmiyorum hocam. İlk defa gördüm. Fibas pyrexie. Pyrexie fieber demek aslında. Biz Latince anlamı olarak pasiент başvurularında kullanıyoruz direkt.